Es ist schon merkwürdig. Da wird auf einmal so getan, als sei Apple schuld daran, in Irland keine Steuern zu zahlen. 13 Milliarden Dollar plus Zinsen soll der Finanzminister in Dublin deshalb vom amerikanischen Technologiekonzern nachfordern. Das hat die Brüsseler Kommission in dieser Woche verordnet. Sie tat dies gegen den Willen von Unternehmen und Land, während sich halb Europa feiert für diesen Feldzug im Namen der Steuergerechtigkeit. Allerdings, jeder Apple-Manager wäre völlig zu Recht entlassen worden, wenn er Milliarde um Milliarde an Steuern gezahlt hätte, ohne dass diese jemand verlangt hätte, zumindest nicht in dem Staat, in den das Unternehmen seine Zentrale für Europa und den Nahen Osten gelegt hatte. Das Problem war also nicht Apple. Fragen richten sich hingegen an die irische Regierung, die den Amerikanern solcherlei Sonderkonditionen eingeräumt hat und sie weiterhin für rechtens hält. Außerdem an die Europäische Union. Deren Staats- und Regierungschefs beschweren sich gerne über die Schweiz oder die Jungferninseln, wenn es um optimierte Steuern geht. Vergleichbare Praktiken duldeten sie aber über lange Zeit und tun es zum Teil noch heute, außer in Irland, in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg. Davon abgesehen ist es keine Spezialität von US-Unternehmen, Standortentscheidungen von finanziellen Zugeständnissen abhängig zu machen. Als VW sich 2008 für Chattanooga als Ort seines Werks in den USA entschied, hatte der teils dem Land Niedersachsen gehörende Automobilhersteller mehr als 400 potenzielle Standorte geprüft. Die Stadt in Tennessee hatte am meisten geboten. 570 Millionen Dollar schwer war das Paket an öffentlichen Vergünstigungen, das es für den Zuschlag gab. Alabama wollte für eine Fabrik der Wolfsburger nur 400 Millionen Dollar investieren. Das waren immerhin 150 Millionen Dollar mehr, als laut einem Bericht des Wall Street Journals 15 Jahre vorher Mercedes erhielt, als der Konzern sein erstes Werk in den USA baute. Unter anderem handelte Daimler eine 20 Jahre währende Befreiung von Ertragssteuern heraus. Noch kurioser als auf europäischer Ebene mutet eine Empörung aus Deutschland über den Fall Apple an. Denn sogar benachbarte Kommunen jagen sich hierzulande Firmen ab, indem sie besonders günstige Konditionen für Grundstücke oder Gewerbesteuern bieten. Jahrelang förderte der Staat es mit Millionen und Milliarden, Betriebsstätten in den alten Bundesländern zu schließen und in der ehemaligen DDR wieder aufzumachen. Hinter der früheren Grenze drängten sich mit Steuergeldern angesiedelte Betriebe, um sich nicht nur die Löhne bezuschussen zu lassen. Wenn deutsche Bundesländer unterschiedliche Förderungen, Abgaben, Steuer- oder Hebesätze festlegen, ist gerne vom Standortwettbewerb die Rede. Als hätte eine Privatperson eine echte Wahl, wenn ihr Grundstück plötzlich mit dem Doppelten herangezogen wird oder die Kindergartenbeiträge auf der anderen Straßenseite nur halb so hoch sind. Gelten soll diese Logik scheinbar auch nur noch innerdeutsch. Warum eigentlich? Die deutsche Politik sitzt beim Fall Apple also im Glashaus. Und sie sollte sich nicht vertun. Die Iren sind Apple und Co. dankbar für die Dynamik und Beschäftigung, die sie dem Land bringen. Sie wollen die Steuermilliarden gar nicht haben. Die Amerikaner sind ebenfalls nicht amüsiert. Zahlt Apple demnächst höhere Abgaben in Europa, sinkt der Gewinn und damit die Steuerlast im Stammland. Und die EU? Hat die Entscheidung der Kommission juristisch Bestand, ist dies der Einstieg in ein nach Art und Höhe vereinheitlichtes Steuerrecht. Dies mag manches Problem lösen, es schafft aber neue. Die Türkei hat Apple bereits eingeladen, seine Europazentrale an den Bosporus zu verlegen. Auch die Briten dürften interessiert die Augenbraue heben. Ihnen schreibt Brüssel demnächst bekanntlich keine Steuersätze mehr vor, wohl aber den benachbarten Iren. Gegen eine 0,x-prozentige Steuer in Cork könnte die Kommission intervenieren, nicht aber gegen eine in York. Macht Brüssel den Brexit so zum Erfolgsmodell? Um sich die Hände zu reiben, ist es jedenfalls zu früh. Aber bis die Folgen absehbar sind, könnten ja zunächst einmal die ungleichen Abgaben im eigenen Land geregelt werden. Was für Irland richtig ist, kann doch für Wanne-Eickel nicht falsch sein.